Meine Zuhörer, wie Schuberts Musik schließt, wie seine großen Formenzusammenhänge enden, das wäre eigentlich der gleichen Aufmerksamkeit wert, die man dem Schlussproblem bei Beethoven, besonders in seinem Spätwerk, gewidmet hat. Rechnet man den allerletzten konventionellen Kehraus ab, so verabschiedet sich, ähnlich wie die D-Dur-Klaviersonate, das B-Dur-Trio, über das wir jüngst referiert haben, vor dem eigentlichen Prestoschluss mit Gästen, die gleichsam aus immer weiteren Fernen herüberwinken. Ganz anders liegt der Fall beim zweiten, dem S-Dur-Trio. Hier kreisen die Gestalten ja unablässig umeinander, besonders im Finale. Und zuletzt kommt das Werk abermals auf die zentrale Idee des Ganzen, das zweite Satzthema, zurück. Unaufhörlich könnte es so weitergehen. Da wird in einem fast gewaltsamen Übergang von Moll nach Dur ein plötzlicher Triumph gefeiert. Man kann sich hier gewiss die Frage stellen, ob eine solche Umwertung des Themas, solch jähes Ende gut, alles gut, ästhetisch überhaupt glaubhaft zu machen ist. Denn auch hier liegt wohl ein Abbruch vor, nur nicht so offen wie bei Beethoven zuweilen, sondern mehr verhüllt. Im Grunde nämlich will Schuberts Musik hier noch weniger schließen als Beethovens. Sie kennt kein Ziel, sie kennt keine Ankunft, sondern diese wird hier im Handstreich erzwungen. Und eben das, dies Gewaltsame, hört man eigentlich bei keiner einzigen Aufnahme wirklich heraus. Vielmehr spielen alle Interpreten den Schluss als organische Folge aus dem Vorhergehenden. So mag manches in der großen traditionellen Musik noch auf die eigentlich angemessene Realisierung warten. Das Scherzo, mit dem wir heute in unserer Betrachtung einsetzen, hat trotz des radikalen Ausdruckswechsels das Andante-Thema keineswegs vergessen. Denken wir uns seine wesentlichen Wendungen nach Dur versetzt. Wir erkennen dann im Kanon des Scherzos deutliche Anklänge. Das war das Serkin-Trio mit den Brüdern Busch in einer alten Aufnahme. Dieser Satz wird von allen Ensembles im Charakter verhältnismäßig ähnlich aufgefasst. Nur Klang und Feinrhythmus wechseln. Jedes Mal blickt man in einen anders strukturierten Raum. Hören Sie hier das Odeon-Trio, Håkansson, Gundner und May, mit seinen etwas weiter ausgespannten Klängen. Und wieder in ganz anderer Umgebung befinden wir uns beim Beaux-Arts-Trio. Die instrumentalen Bereiche stehen sich hier distinkt, fast abgezirkelt gegenüber. Der warme Ton des Istomin-Trios, Istomin, Stern und Rose, verbindet sich mit einer ganz besonderen rhythmischen Federung. So blickt man in jeder Aufnahme in ganz verschiedene Klanglandschaften, an deren Gestaltung alles mitwirkt, das eigentliche Spiel, die Atmosphäre, die Regie und Aufnahmetechnik, eben jenes live gänzlich Unwiederholbare, hier und jetzt einer Interpretation. Das riesige Finale, sozusagen das große Delta des Es-Dur-Trios, weist in seiner Geografie schon auf Brucknersche Finalverläufe hin. Es ist schwerer zu übersehen als die anderen Sätze. Sein zwischen Sonate und Rondo stehender Organismus fußt nur auf zwei musikalischen Gedanken. Und zu diesen zwei Gedanken gesellt sich zweimal das Zitat des Andante-Themas. Hören Sie hier einen Teil dieses Finales, und zwar vom Odeon-Trio gespielt, Leonard Håkansson, Klavier, Kurt Gundner, Violine, Angelika May, Violoncello. Thank you. Das war das Odeon-Trio, das man wohl als eins der bedeutendsten Ensembles bezeichnen darf. Meisterschaft im Instrumentalen verbindet sich mit imaginativer Fantasie. Sie hörten voriges Mal den zweiten Satz von diesem Trio. Es stand für mich bei den Vorarbeiten für diese Sendung lange Zeit fest, dass aus aufnahmetechnischen Gründen für die Darbietung des ganzen Werkes eigentlich nur eine der neueren Stereoaufnahmen in Frage käme. Etwa vom Trio di Trieste, den Bosar, Istomin oder Odeon-Trio. Indessen enthüllte sich bei wiederholtem Hineinhören die Serkin-Aufnahme von 1935 nicht als eine Interpretationsvariante unter anderem, sondern trotz der enormen äußeren Klangunterlegenheit als ganz eigenständige Qualität. Dies sei hier noch an einigen Beispielen aus dem Finale gezeigt. Nehmen wir etwa die folgende sehr rasche Partie im Gefolge des zweiten Themas, so spürt man besonders anfangs in Akzenten links im Klavierpart die Anstrengung des Durchhaltens beim technisch übrigens sonst brillanten Bosar-Trio. Bei Serkin nun schlägt die Virtuosität des Spiels in eine neue Kategorie des Ausdrucks um. Die Stelle fegt wie ein Sturmwind dahin und in dem dann folgenden Klavierstreicher alternieren, wo das Tempo nicht im geringsten nachlässt, knistern die Figuren, die noch im Dahinrasen vollkommen profiliert herauskommen. Eine Episode, die bei den meisten Trios eher neutral klingt, ist die H-Moll-Partie. Hier kommt etwa beim Trio di Trieste gleich anfangs die Klavierbegleitung für diese Pianissimo-Gegend viel zu stark heraus. Und auch jene Figuren, die das Melodiezitat aus dem Andante später begleiten, wirken zu grob. Hören Sie dagegen, wie das Serkin-Trio den Beginn des H-Moll-Teils wie beklommen einhaltend deutet, so als wüsste die Musik selber nicht, wohin sich wenden. Und wie dann später die Klavierfiguren zur Cello-Kantilene nur als ein weiter Raum im Hintergrund erscheinen. Thank you. Aber es sind nicht nur solche Einzelheiten, die dem Serkin-Trio im Jahr 1935 in damals gewiss unerhörter Präzision gelangen. Es ist auch die in einzigartiger Reinheit durchgezogene Linie des Ganzen, die unter den mir vorliegenden Aufnahmen wirklich hervorragt. Nicht nur durch das rasche Tempo des ersten und letzten Satzes, das langsame Tempo im Andante gewissermaßen ausbalanciert, verdichten sich die Konturen im Großen beim Serkin-Trio, sondern auch in der beispielhaften Kraft der Tempoachsen über lange Strecken. Sogar auch in den wenigen Rubati dieser Aufnahme wirkt deren Magnetismus noch fort. Und ebenso kommt das höchste Engagement des Spiels mit der ganz entwaffnenden Schlichtheit und der einfachen und unpathetischen Artikulation zusammen. Das Espressivo wirkt gerade in seiner Ökonomie. Im Allgemeinen wird man sagen dürfen, dass musikalische Interpretation schnell veraltet, weil ja jede Generation neue Perspektiven der Darstellung eröffnet. Aber es gibt Leuchttürme über die Zeiten hinweg. Und daher erlauben Sie mir heute den Griff ins Phonomuseum. Hören Sie nun Schuberts Es-Dur Trio Opus 100 mit den Sätzen Allegro, Andante con moto, Scherzo und Allegro moderato. Das Trio Rudolf Serkin, Adolf und Hermann Busch spielt. Thank you.